doch nicht verzagen. Überstehen, Leben ist Brückenschlag. Über Ströme, die vergehen, oh, einfach nicht versagen. Überstehen, Leben ist Brückenschlagen. Über Ströme, die vergehen. Meine Damen und Herren.